Zieger zieht schüchtern und hieß Marlene. Ich war nicht mehr nüchtern, um noch klar zu sehen. Sie lächelte kurz mit diesem Unschuldsblick. Im freien Sturz sprang mein Überblick. Wir tranken ein Bier. Sie schien so perfekt, also gingen wir zu ihr. Sie wohnte nicht weit und meine Hitze stieg. Was für eine schöne Maid, die ich jetzt gleich krieg. Dachte ich bei mir, als sie die Tür aufschloss. In mir wuchs das Tier, ich starrte auf ihren Schoß. Big for me! Big for me!